IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt die Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute das Thema Chakalbandi, das Duett in der indischen Klassik. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Die indisch-klassische Musik wird seit Jahrhunderten in Form des uns im Westen bekannten Kammerspielensembles präsentiert. Der Hauptakteur, Instrumentalist oder Vokalist, wird für seine Raga-Interpretation begleitet von ein bis zwei Perkussionisten, in der südindischen Klassik zuweilen durch Maultrommel und Kanchira, eine Rahmentrommel. Die Instrumentalbegleitung kann durch das Harmonium oder die Sarangi erfolgen. Diese indische Fiddle ist heute auch als Soloinstrument etabliert. In der südindischen Klassik erfolgt eine Begleitung immer auch der Violine. Mit Einzug elektronischer Hilfsmittel werden in nur noch wenigen authentischen Konzerten zwei Tampura-Spieler eingesetzt. Diese indischen Drohnen, wie in einer unserer früheren Sendungen präsentiert, übernehmen eine sehr wichtige Funktion für die psychologische Wirkung des Klangbilds der indisch-klassischen Musik. Im Chakalbandi gibt es wenigstens zwei Solisten, die gleichberechtigt nebeneinander spielen. Man kann nicht zwischen einem Begleitinstrument und einem Hauptakteur unterscheiden. Es ist wie die Begegnung zweier Fremder, die miteinander synergetisch in einen Dialog treten. Werden diese von zwei Rhythmikspielern begleitet, zum Beispiel auf der Tabla und Pakawatsch, spricht man von einem Double Chakalbandi. Der Begriff Chakalbandi bedeutet im Wortsinne etwa ineinander verschlungene Zwillinge, Twins tied together. Eine Bühnenpräsentation mit zwei Vokalisten, das Chakalgaan, ist eine alte, wenn auch isolierte, in sich geschlossene Tradition in der indisch-klassischen Form. Es waren immer Geschwisterpaare oder Studenten eines gemeinsamen Lehrers. Daraus entwickelte sich ein konzertanter Stil, bei dem jeder der Sänger einen Part der Improvisation übernahm. Der jeweilig führende Interpret eines Ragas wurde durch den Duettpartner ergänzt oder als eine Art Echo wiederholt. Unser erstes Hörbeispiel stammt aus dem Punjab, der Region zwischen dem zentralen Pakistan und nordwestlichen Indien. Die Gesangsbrüder Puran Chand Vadali und Pirelal Vadali, in Indien einfach als Vadali Brothers bekannt, entstammen in fünfter Generation einer großen Musikerdynastie. Mit einem sehr einfachen Lebensstil in dem Dorf Guru Vadali, 7 Kilometer westlich von Amritsar gelegen, stehen sie ganz im Dienste der Sufi-Musik und der Lobpreisung des Göttlichen. Die Vadalis sind Spezialisten des Qawwali, der Ghazals, Bachans, Kafis und anderer sufistischer Genres. Einen Qawwali, eine sufistische Form, die besonders im muslimischen Teil Nordindiens und des Südens Pakistans beliebt ist, präsentieren uns nun die Vadali-Brüder. Dum Dum Kato Farid stammt aus der CD Farid, im Jahre 2005 veröffentlicht von dem indischen Label Music Today. Dum dum karo Farid, Farid, aakho hath Farid, dum dum karo Farid, Farid, aakho hath Farid. Oh neendar dar, takke khande. Oh neendar dar, takke khande. Ah, oh. Oh, oh, oh. re da sa sa sa ga re ma ga pa ma da pa ni da re da ni da pa da ma ni ga ma pa ga ma re sa sa da o ni da re da re takke ka de ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੋੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੋੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਹਨੇਰੀ ਗਮਾਂ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਸਾਧਕ ਚੱਲਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਦਮ ਦਮ ਕਰੋ ਫਰੀ ਫਰੀਦ ਆਖੋ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਦਮ ਦਮ ਕਰੋ ਫਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਦਮ ਦਮ ਕਰੋ ਫਰੀ ਫਰੀਦ ਆਖੋ ਹੱਕ ਫਰੀਦ Unser erstes Gesangsbeispiel mit der Interpretation eines Qualli durch die Vatali-Brüder zeigt, kann sich ein Chakalbandi, das Duettspiel in der indischen Klassik, für den Zuhörer zu einer Art Wettbewerb zwischen den gleichberechtigten Solisten entwickeln. Die Einführung des Chakalbandi kann nicht genau datiert werden. während der Khayal, ein moderner und eleganter Gesangsstil der nordindischen Klassik, als Soloform Ekala meist einem einzelnen Sänger vorbehalten bleibt, kennt man das Gesangsduett bereits im ältesten Stile der nordindischen Klassik, dem Drupad. Die Entstehung des Drupad kann auf etwa 100 nach Christi Geburt datiert werden. Im Drupad, wie auch in anderen Genres des Musikschaffens, findet sich das Wort Jugul wieder. Es bedeutet Paar. Es darf davon ausgegangen werden, dass im weiteren Verlauf der Entwicklung des Chakalbandis aus Neugierde, sowohl seitens des Publikums wie auch seitens der Künstler selbst, das Duett als eine Art Wettbewerbsform genutzt wurde, um die qualitative Hierarchie innerhalb der einzelnen Genres und Gharanas, den indischen Musikschulen, abzugleichen. Das Konzept des musikalischen Duellierens war ausschließlich von einem Wettbewerbscharakter und gänzlich von traditionellen Werten bestimmt, in der geistigen Haltung oft negativ geprägt und von schlechten Absichten geleitet. Mit Nasir Mohinuddin und Nasir Aminuddin Dagar hören wir nun eine Aufnahme im Drupad-Gesang aus dem Jahre 1955. Als Senior Dagarbras ist bekannt, belebten sie den Drupad als die älteste Gesangsform der nordindischen Klassik neu. Zu jener Zeit hielt man die Brüder als verrückt, galt der Drupad weithin als ausgestorbene Gesangsform. Nasir Mohinuddin und Aminuddin Dagar führten auch die degenerierte Tradition des Chakalbandis in eine neue Zukunft. Mit ihren Auftritten versetzten sie das Publikum in eine meditative Stimmung, indem Aminuddin die Tonlage der Noten in den tieferen Oktaven stufenweise nach unten verlegte und Mohinuddin die Zuhörer mit einer reichen Ornamentik in den höherliegenden Tonlagen verzauberte. Den Raga Malkauns, der König der Ragas, wie wir ihn bereits in einem unserer früheren Sendungen präsentierten, hören wir aus der CD Calcutta 1955. Die Aufnahme wurde von dem Label Raga Records im Jahre 2007 wieder veröffentlicht. Auf der Pakavatsch begleitet Purushottam Das. Thank you. Chakalbandi, das Duett in der indischen Klassik, wollen wir inhaltlich zu dem gleichlautend kompositorischen Begriff abgrenzen. Der indische Musikwissenschaftler Vishnu Narayan Bhaktande verfasste Chakalbandi-Kompositionen. Bhaktande lebte bis 1936. Auf ihn geht das Klassifizierungsschema der nordindischen Ragas zurück, das sogenannte Tat-System. In seinen Chakalbandi-Kompositionen griff Bhaktande eine traditionelle Raga-Form auf und stellte ihr eine moderne Abwandlung gegenüber. Durch diesen Kontrast kristallisiert sich für das Publikum die traditionelle Raga-Melodik deutlich hörbar heraus. Aber zurück zum Chakalbandi als Duettform. In den Anfängen des Drupad-Gesangs bestanden die Chakalbandis überwiegend aus männlichen Gesangspaaren. Gewöhnlich waren es Familienmitglieder, die zusammen Musikunterricht erhielten. Für eine Raga-Performance leisteten die Geschwister gleichberechtigt einen Beitrag. In der zwingenden Einhaltung der Raga-Grammatik, der besonderen Herausstellung des kompositorischen Anteils eines Ragas, dem Bandish, werden mit den Chakalbandis die künstlerischen Fähigkeiten intensiv geschult. Und nur auf der Basis einer engen Vertrautheit zwischen den Solisten kann eine solche Darbietungsform zu einem authentischen Hörgenuss werden. Eine solche harmonische Einheit verkörpern die Sänger Ratchan und Satchan Mishra in perfekter Weise, mit dem folgenden Beispiel des Abendragas Puriya. Die Wurzeln dieser Interpreten des nordindischen Gesangsstils Khayal reichen weit mehr als 300 Jahre zurück. Alle Generationen waren Khayal-Sänger aus der Banaras Gharana, einer der indischen Musikschulen. Der Khayal wurde von Niamat Khan unter dem Künstlernamen Sattarang und seinem Neffen Firoz Khan alias Attarang populär gemacht. Beide Musiker waren am Hofe von Muhammad Shah Rangiele beschäftigt. Dieser Herrscher lebte von 1719 bis 1748. Für die Interpretation von Liebesgedichten in Hindi griffen Sattarang und Attarang verschiedene Stilelemente auf. Die Würde des Drupads und das charakterische Klangbild der Gleits auf der Veena, eine indische Laute. Und sie fügten eine Anzahl neuer Verzierungen Alankaras hinzu. Seit dem 18. Jahrhundert wurde der Khayal in den einzelnen Musikschulen Nordindiens ständig weiterentwickelt. Der rhythmische Aspekt fand besondere Beachtung. Ratchan und Satchan Mishra erhielten ihre musikalische Ausbildung vom Großvater Badiram Das Ji Mishra und ihrem Vater Hanuman Prasad Mishra. Der Onkel Gopal Prasad Mishra, ein Sarangi-Spieler, bildete die Musiktalente, die bereits als Teenager ihre ersten Konzerte gaben, weiter aus. Aus der Serie Maestro's Choice des indischen Labels Music Today hören wir Ratchan und Satchan Mishra mit einem Khayal in der Raga von Puriya. Puriya ist ein Abendraga, der zum Sonnenuntergang gespielt wird. Sir. Yeah.